Löcher in den Stiefeln, in der Pfütze schwimmt Benzin. Ein Mann sucht seine Zeitung und schaut nicht einmal hin. Die Sonne teilt den Nebel, der die Nacht gefangen hält. Ich hab genug davon gesehen, ich werd jetzt einfach gehen. Ich will nur noch nach Hause, die Zeit bleibt nicht stehen. Ich will jetzt nur zu dir. Schlaf ein in deinen Armen. Treib mir die alten Geister aus. Hab Löcher in den Stiefeln von vielen hin und her. Kein Weg geht mehr zu Ende, ein Ziel gibt es nicht mehr. An dieser Kreuzung geh ich rechts, dann nur noch geradeaus. Ich kann es endlich sehen, da vorne ist unser Haus. Ich will nur noch nach Hause, die Zeit bleibt nicht stehen. Ich will jetzt nur zu dir. Schlaf ein in deinen Armen. Nach Hause, die Zeit.